Diese Sendung wird dir präsentiert von der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. So läuft. Ja, herzlich willkommen zur heutigen AGÖA-Sitzung der AGÖA NRW. Am 17. März 2023 um 21.09 Uhr. Wir starten direkt mit unserem Protokoll. Das habt ihr alle vorliegen. Da ist erstmal die Tagesordnung und ich frage in die Runde, gibt es Gegenstimmen gegen diese Tagesordnung? Das ist ja nicht der Fall, damit die Tagesordnung genehmigt. Vielen Dank. Wir kommen zur Genehmigung des letzten Protokolls. Das ist vom 3.3. Gibt es Einwände? Keine. Dankeschön. Genehmigt. Es gibt keine Mitglieder zu oder Abgänge, die uns bekannt sind. Deshalb kommen wir direkt zu den Teamberichten. Da hatten wir einen Blogbeitrag am 12. März. Das war meine Rücktrittsmitteilung. Sonst nichts. Und geplant ist aktuell ebenfalls nichts. Gibt es dazu was zu sagen? Scheint alles geklärt zu sein, danke. Wir kommen zum Request-Tracker. Da hatten wir einen Übertrag aus vergangenen Sitzungen. Einmal eine Pressemitteilung der AStA für bezahlbaren ÖPNV. Da war die Frage mit Sven. Und es gab den Vorschlag, die Bundes-PM auf NRW umzuschreiben. Ein Pad wurde angelegt. Gibt es da was Neues? Ja, Isanne hatte ja das Pad angelegt. Ich habe da jetzt mal den Eingangstext aktualisiert. Die Entscheidung im Bundestag ist ja jetzt gerade gefallen, die Tage, zu dem 49-Euro-Ticket. Habe noch ein paar Links da reingesetzt und habe das Ganze mal den Oliver Bayer gegeben. Der hat mir auch schon geantwortet im Telegram. Ich habe nur noch nicht verstanden, was er meint. Also mein Plan wäre, das Zitat von Sven extremst zu kürzen und danach noch ein Zitat von Oliver Bayer hinten dran zu setzen. Und kommt aber ein bisschen drauf an, was der Oliver schreibt. Dementsprechend dann das, was dann irgendwie gedoppelt ist, beim Sven rausnehmen. Dann würde ich dem Sven kurz fragen, ob das so okay ist. Und dann könnten wir das als PM rausschicken. Alles klar, danke für die Äußerung dazu. Gibt es weitere Anmerkungen? Oder? Wir könnten das dann im Pad auch nach oben schieben, in offene geplante PMs-Blogbeiträge. Okay, mache ich. Gut, dann hätten wir das geklärt. Schön. Wir kämen dann zu Social Media, angefangen mit Twitter. Ach, das war mein Stichwort. Okay. Sieht, so aus, wie es derzeit auf vielen Accounts aussieht, auf Twitter. Es wird wenig retweetet. Wenn man Glück hat, dann pfaffen einige deine Tweets, aber es ist mau. Wir hatten 23 Tweets, das heißt also direkte, es geht nicht nur um die Retweets, sondern auch um das, was wir selber geschrieben haben. Und ich bemühe mich jetzt immer, so wenigstens alle 2-3 Tage irgendwie was Aktuelles zu kommentieren. Wir hatten jetzt auch einen Tweet für die Nacht der Bibliotheken, dieses Come Out Essen, die Ausstellung der lesbischen und schwulen Emanzipation da in der Stadt. Der ist einigermaßen gut aufgegriffen worden. Und ansonsten der Blutspende-Tweet. Aber wenn man sich die Zahlen anguckt, das waren, glaube ich, 600 und ein paar zerquetschte, es ist nicht berauschend. Die Zahlen selbst, die einzelnen, guckt sie euch an im Pad. Das war's. Danke dir für den Bericht. Gibt es Fragen dazu? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann kommen wir weiter zu Facebook, da gibt es aktuell keine Zahlen im Pad. Ich kann aber sagen, gleiches Spiel wie bei den anderen Plattformen. Wenig Content, gleich schlechtere Zahlen. Und Isan, du erinnerst dich an Montag, Bundes-PR. Also wenn ich es ganz blöd sage, die Zahlen rein vom Prozentualen her unterscheiden sich nicht groß vom Bundesaccount, nur dass natürlich dann entsprechend ein bisschen geringer ist, aber prozentual haben wir eigentlich aktuell gleich auf mit dem Bund. Halt alles ein bisschen im Roten, aber das wird bestimmt wieder kommen, wenn es ein bisschen mehr Inhalt gibt. Gleiches gilt dann eigentlich auch für Instagram. So viel hatten wir ja in den letzten Tagen, letzten Wochen nicht. Das, was rausging, kam gut an. Das muss man betonen, das, was wir gepostet haben, das kam gut an, wurde oft geteilt. Genau, aber im Vergleich halt zu früheren Zeiten ist das wenig. Gibt es dazu Fragen? Das scheint nicht der Fall zu sein. Wir kommen zu sonstigen Social-Media-Plattformen. Da haben wir ja unsere Mastodon-Instanz auf nrw.social. Isan, du spielst die ja mit. Wie sieht's denn da aus? Ich habe mich echt noch nicht damit befasst, wie jetzt da die Zahlen aussehen. Wir haben ein paar Follower bekommen. Den habe ich auch, nachdem ich sie mir kurz angeguckt habe, ein Follow gegeben, damit wir einfach ein bisschen wachsen. Und heute der Tweet, den ich auch auf Twitter rausgehauen habe, zu der Erklärung vom Internationalen Gerichtshof, Putin zum, ja, quasi einen Haftbefehl auszustellen, habe ich einen Kommentar gegeben und der wurde also ziemlich gut auf Mastodon auch aufgegriffen. Für unsere Verhältnisse ziemlich gut. Für große Accounts war das sicherlich noch nicht. Alles klar, danke dir für den Bericht. Gibt es dazu Fragen? Nein, wir kommen zur Webseite NRW. Möchte da jemand was anmerken? Das scheint nicht der Fall zu sein. Da hatten wir den Übertrag aus den vergangenen Sitzungen, nämlich bezüglich einer Schulung zu Elementor. Auf der Landeswebseite, damit auch andere da auf der Startseite was basteln können. Gibt es da was Neues? Möglicherweise. Ich warte ganz kurz. Du fragst aber jetzt nicht uns. Nee, ich warte kurz auf eine Antwort. Wir hatten ja gesagt, vielleicht in den Osterferien, wenn das besser ist, zeitlich. Also ich denke mal, zeitlich in den Osterferien ist auf jeden Fall besser, weil sonst wäre das ja eher gegen Nachmittag bis Abend und wir hatten ja gesagt, wir wollen Mika als, ich sag mal, Profi in dem Gebiet dabei haben und wir wissen ja, dass der gegen Abend hin oft nicht so lange kann. Von daher wäre Osterferien in dem Sinne schon sinnvoller. Ja. Ja, dann soll uns Mika doch mal zwei Termine nennen und dann gucken wir mal. Das, ja, also Mika hat auch angeboten, dass er, ich sag mal, so eine kleine Art Präsentation erstellen kann. Also wir müssten ihm halt vorher sagen, was konkret er zeigen soll. Also Elementor an sich ist halt schon recht komplex und da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Ebenen und so. Und wir sollten halt konkret sagen, was genau, worauf er eingehen soll. Also eher so auf konkret einfach nur Webseite im Frontend oder eher im Backend. Also wir sollen einfach eine Liste machen und dann gucken, aber er hat grundsätzlich Lust, ja. Fabian, jetzt habe ich nur die Bitte, kannst du den Sinn des Ganzen einmal selber eingeben, weil ich habe heute echt tierische Schwierigkeiten mit der Tipperei. Das ist mühselig. Ja, mache ich gleich. Genau, gibt es dazu noch Fragen? Okay, dann hätten wir das erstmal geklärt und dann... Die nächste Sitzung wäre ja dann direkt vor den Osterferien. Also die nächste Sitzung ist am Freitag vor den Osterferien. Dann könnten wir das ja dann final klären, hoffentlich. Beim Krähennest steht nichts. Bei Veranstaltungen und Terminen haben wir unseren Landesparteitag am 22. und 23. April in Bielefeld. Bei Organisatorisches und Sonstiges steht beides nichts. Gibt es dazu irgendwas zu sagen? Nein. Werkzeuge und Links, gibt es dazu was zu sagen? Gut. Unser nächster Termin wäre, wie gerade schon gesagt, am 31. März um 21 Uhr, der Freitag vor den Osterferien. Wie immer hier im NRW-Mampel. Und wenn ihr nichts habt, schließe ich nach 10 Minuten. Damit sind wir durch. Vielen Dank. Danke dir.